Telekom-Fernsprecher Potsdamer Platz 2 an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein bemützter Herr, der hier auf einem Parkscheinautomaten zu entziffern versucht, ob er für sein Auto noch zu später Stunde Parkgebühr bezahlen muss oder nicht. Ansonsten, außer einigen krakelnden Jugendlichen, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.